Und wir haben ihn, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht das Dichten gelehrt und es ziemt ihm auch nicht. Das ist doch nur eine Ermahnung und ein deutlicher Koran. Also dieser Koran ist keine Poesie, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kein Dichter und es ziemt ihm auch nicht. Der Koran ist eine Ermahnung und er ist deutlich. Und was ist seine Funktion? Damit er warne, wer da lebt und das Wort gegen die Ungläubigen unvermeidlich fällig werde. Sehen Sie denn nicht, dass wir ihnen unter dem, was unsere Hände gemacht haben, Vieh erschaffen haben, über das sie verfügen? Und wir haben es ihnen fügsam gemacht, so dass sie davon Reittiere haben und davon essen können. Und sie haben an ihm allerlei Nutzen und etwas zu trinken. Wollen Sie denn nicht dankbar sein? Hier also ein Vieh, ein Schaf zum Beispiel, eine Kuh, Rinder, jedes von ihnen ist in sich wie eine ganze Fabrik. Und zwar ohne die negativen Aspekte einer Fabrik. Das heißt, es gibt keine giftigen Schadstoffe, giftigen Reste, die davon übrig bleiben und in die Gewässer gepumpt werden und Menschen dann in Scharen vergiften. Nein, sondern jedes von ihnen ist eine einzelne, perfekt funktionierende Fabrik. Schaut mal, wie die Milch allein schon produziert wird. Die Kuh frisst Gras und gibt uns dafür süße, wohlschmeckende, gesunde Milch zurück. Frei von Blut, frei von Schadstoffen, frei von irgendwelchen Dingen, die damit vermischt wären, die wir dann mühsam rausfiltern müssten. Wollen Sie denn nicht dankbar sein? Und Sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen, auf das Sie Hilfe finden mögen. Sie können Ihnen jedoch keine Hilfe gewähren, obwohl Sie Ihnen als eine dienstbereite Herrscher vorgeführt werden. Ihre Worte sollen dich nicht traurig machen. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wird angesprochen: Wir wissen ja, was Sie geheim halten und was Sie offenlegen. Sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben, und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher? Also er rebelliert und lehnt sich auf gegen Allahs Gebot, wo doch Allah derjenige ist, der ihn erschaffen hat. Und zwar aus was? Der Mensch soll über seine eigene Herkunft nachdenken, dass und damit er demütig wird, damit es ihm bereiter macht, die Wahrheit annehmen zu können. Er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt: Wer macht dann die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag: Wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Er, der euch aus grünen Bäumen Feuer gemacht hat, so dass ihr sogleich damit anzünden könnt. Ja, wie früher, bevor es Streichhölzer oder andere Utensilien gab, hat man einfach die Äste von Brennholz, also die sind bestimmte Äste, die Funken schlagen, wenn man sie auf eine bestimmte Art und Weise aneinander reibt. Und so haben die früheren Menschen Feuer dann, erstmal Funken hergestellt und dann dadurch ein Feuer entzündet. Und wie schafft Allah also diese Energie, dieses brennbare Funken aus grünen Bäumen? Also wer das machen kann und wer euch zum ersten Mal erschaffen hat, warum sollte er euch nicht zum zweiten Mal erschaffen können, zum zweiten Mal auferwecken können, wer all dies für euch getan hat? Hat nicht derjenige, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht, ihresgleichen zu erschaffen? Ja doch, und er ist der Allerschaffer und Allwissende. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist nur dazu zu sagen: Sei. Und so ist es. So sei Preis demjenigen, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist und zu dem ihr zurückgebracht werdet. Sura As-Saffat, die sich Reihenden. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Was-Saffati Saffa, Faz-Zajirati Zajra, Fat-Taliyati Dhikra. Bei den sich reihenweise Reihenden, das sind die Engel. Allah schwört bei den Engeln, die sich einerseits in Reihen aufstellen, in Disziplin, in Anordnung, in der Anbetung Allahs, bereit, Allahs Befehl entgegenzunehmen. Dann den einen Schelteschrei Ausstoßenden, das sind die Engel, wenn sie die Strafe von Allah bringen. Dann den eine Ermahnung Verlesenden, das sind die Engel oder der Engel Jibril a.s., wenn er die Offenbarung Allahs bringt. Was wird geschworen? Euer Gott ist wahrlich ein einziger. Der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, und der Herr der Osten. Und zwar viele Osten, weil die Sonne jeden Tag an einem anderen Ort aufgeht. Wir wissen, alles ist in Bewegung. Wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck geziert, mit den Himmelskörpern. Und als Schutz vor jedem rebellischen Satan, so können sie der höchsten führenden Schar der Engel nicht zuhören. Also sie, die Shayatin, die Satane, werden von dem Schmuck aus dem untersten Himmel, das heißt von den Sternen geschossen, werden davon verjagt. Und was können sie somit nicht tun? Der höchsten führenden Schar der Engel nicht zuhören. Also nichts belauschen und sie werden von allen Seiten beworfen, damit sie weggetrieben werden, und für sie wird es immerwährende Strafe geben. Außer jemanden, der rasch etwas aufschnappt und den dann ein durchbohrend heller Leuchtkörper verfolgt. Ja, das ist alles über diese Shayatin, also die versuchen zu belauschen, und diese werden dann so also vertrieben. Frage sie doch um ihre Meinung. Ist es etwas schwerer, sie zu erschaffen, als wen wir sonst erschaffen haben? Wir haben sie ja aus haftendem Lehm erschaffen. Also wenn Lehm nass ist oder feucht ist und dann langsam anfängt, einen gewissen Geruch zu entwickeln, so ein bisschen faulig wird, ja, und klebrig wird, daraus wurde der Mensch erschaffen. Aber nein, du wunderst dich, während sie spotten? Und wenn sie ermahnt werden, gedenken sie nicht? Und wenn sie ein Zeichen sehen, spotten sie darüber? Und sie sagen, das ist nur deutliche Zauberei. Ja, und über etwas lustig macht man sich nur, wenn man es für gering achtet, wenn man es verachtet. Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann wirklich auferweckt werden? Und auch unsere Vorväter, also die schon so lange verstorben sind und immer noch nicht zurückgekommen sind, sollen die etwa auch wieder auferweckt werden? Also diese Art und Weise, unernst über diese großen Angelegenheiten zu sprechen, das alles zeigt ihren Hochmut. Sag, ja, und ihr werdet euch demütig verhalten. Also so wird es dann euch ergehen. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein. Da schauen sie sogleich hin. Und sie werden sagen, oh wehe uns, das ist der Tag des Gerichts. Und wir sehen auch, wie hier nebeneinander gestellt wird. Einerseits ihre Reaktion im Diesseits, sie machen sich lustig, sie spotten, sie beschuldigen als Zauberei. Und andererseits dieselben Menschen am Tag der Auferstehung. Und sie werden sagen, oh wehe uns, das ist der Tag des Gerichts. Das ist der Tag der Entscheidung, den ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Und dann wird zu den Engeln des Tages des Gerichts gesagt werden, versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben, ihre Gattinnen und das, dem sie dienten, anstatt Allahs. Dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Also sie werden hin und her geführt, sie müssen stehen bleiben und Rede und Antwort stehen. Also diese spottenden Menschen werden komplett machtlos sein. Und es wird zu ihnen gesagt, was ist mit euch, dass ihr einander nicht unterstützt? Nein, vielmehr ergeben sie sich heute. Und sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Sie sagen, ihr kamt doch zu uns stets von rechts her. Sie sagen, aber nein, ihr wart ja nicht gläubig. Ja, von rechts her bedeutet so viel wie, von euch hatten wir ja nichts Böses erwartet. Ja, von einer Seite, wo wir nichts Schlechtes, Böses erwartet hatten. Wir aber hatten keine Macht über euch, sondern vielmehr wart ihr Leute, die das Maß an Frevel überschreiten. So ist das Wort unseres Herrn gegen uns unvermeidlich fällig geworden. Wir werden bestimmt die Strafe kosten. Allah möge uns bewahren. Und so haben wir euch in Verirrung fallen lassen, denn wir waren ja selbst in Verirrung gefallen. Gewiss denn, an jenem Tag werden sie an derselben Strafe teilhaben. Also die Folger und die Führer, alle werden an derselben Strafe teilhaben. Jeder hat sich selbst eine Schuld zugezogen. Gewiss, so verfahren wir mit den Übeltätern. Denn sie pflegten, wenn zu ihnen gesagt wurde, es gibt keinen Gott außer Allah, sich hochmütig zu verhalten. Bei solcher Art von Versen müssen wir alle ganz, ganz aufmerksam werden. Denn diese Verse zeigen uns diese Eigenschaften, die entweder zu dieser schlimmen Strafe und Erniedrigung führen können und andererseits, wenn über gute Dinge gesprochen wird, zeigen sie uns die Dinge, die unerlässlich sind, um den Weg des Erfolgs beschreiten zu können. Und sie sagen, sollen wir denn wahrlich unsere Götter verlassen, wegen eines besessenen Dichters? A'udhu billah. Nein, vielmehr ist er mit der Wahrheit gekommen und hat die Gesandten bestätigt. Ihr werdet bestimmt die schmerzhafte Strafe kosten, und euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet, außer Allahs auserlesenen Dienern. Allah möge uns zu diesen gehören lassen. Für diese wird es eine festgesetzte Versorgung geben, Früchte, und sie werden geehrt, in den Gärten der Wonne, auf Liegen, ruhend einander gegenüber, wobei ihnen ein Becher voll Quellwasser herumgereicht wird. Weiß, köstlich für diejenigen, die daraus trinken. Darin steckt nichts Beeinträchtigendes und dadurch werden sie nicht benommen. Und bei ihnen sind solche weiblichen Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, mit schönen, großen Augen. Also Schönheit, Reinlichkeit, ja, Frauen, die auch ihre Blicke kontrollieren und zurückhalten, also fromm und keusch und anständig sich zu benehmen wissen, als ob sie wohlverwahrte Eier wären. Das Ei im Arabischen bedeutet bayd, ist weiß. Bayd oder abyad bedeutet auch rein oder weiß sein. Und die weiße Farbe ist auch ein Symbol für Reinheit. Und das wird auch übersetzt als verborgene Perlen, weil Perlen auch weiß, dementsprechend als Reinlichkeitssymbol gelten. Ja, also als ob sie wohl verwahrte Eier im Sinne von rein und weiß. Alle positiven Attribute, die damit verbunden werden. Anständig, keusch, zurückhaltend, fromm, all diese Dinge. Ja, und das finde ich auch sehr schön, dass als Paradies, Urparadiesbewohner, in Surat al-Waqi'ah werden wir das auch noch lesen, als Urparadiesbewohner werden Frauen und Kinder beschrieben. Die Hurul Ain und die Wildanum Mukhalladun, das sind alles die Menschen, die im Paradies schon sind oder die dort leben, um den Paradiesbewohnern, die dann dorthin kommen, ja, ein schönes Leben zu ermöglichen. Oder so wird das Leben im Paradies, welches ja nur voll von Wonne und Freude ist, so wird das Leben dort beschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja zum Beispiel auch in einem Hadith Qudsi, dass Allah die Gebärmutter, und das ist ein Körperorgan, was nur Frauen haben, was die Frau zu Frau macht, wenn ihr so möchtet, dass dieses heißt im Arabischen Rahm. Und Allah sagt in einem Hadith Qudsi, dass er die Rahm von seinem Namen Rahman abgeleitet oder ja, davon genommen hat. Ja, das ist jetzt, müsste länger erklärt werden, aber die Rahma in diese Welt kommt durch die Frauen. Das steht auf jeden Fall fest. Sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Einer von ihnen sagt, gewiss, ich hatte einen Gesellen, der da sagte, gehörst du wirklich zu denjenigen, die es für wahr halten, wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir dann wirklich vor Gericht gestellt werden? Er sagt, wollt ihr denn hinschauen? Also jetzt ist jemand im Paradies und er erinnert sich, dass als ich noch im Diesseits war, auf der Dunya war, da hatte ich Leute um mich, einen Kollegen, einen Freund, einen Bekannten, einen Verwandten, der zu mir solcherlei Dinge sagte, nämlich, glaubst du echt an Akhira? Findest du es nicht zu viel, so viel zu beten? Wer weiß, ob du das wieder siehst? Warum ziehst du dich so an? Wer wird dich schon fragen? Bist du sicher, dass du dann nochmal kommst? Man lebt nur einmal. Und all diese Dinge, die wir auch alle mehr oder weniger kennen. Und was wird passieren? Er sagt, wollt ihr denn hinschauen? Man will dann diese Person nochmal sehen. Wo ist die eigentlich jetzt gelandet? Er schaut selbst hin und sieht ihn mitten im Höllenbrand. Er sagt, bei Allah, beinahe hättest du mich fürwahr ins Verderben gestürzt. Also Gott sei Dank habe ich nicht auf dich gehört. Ich habe mich von dir nicht ins Gerede bringen lassen, ins Wanken bringen lassen, sonst wäre ich jetzt auch dort, wo du bist. Du hättest mich ins Verderben gestürzt. Und ohne die Gnade meines Herrn würde ich nun wahrlich zu den Vorgeführten gehören. Wenn man den Glauben und die Wahrheit gefunden hat, dann muss man auf ihr auch standhaft bleiben. Fest darauf stehen bleiben. Und die Menschen sagen alles Mögliche. Was gibt's da, was nicht schon mal gesagt wurde? Ja, man darf sich nicht ins Wanken bringen lassen, man darf nicht sich involvieren in all dieses Gerede, man darf nicht alles, was man für wahr und richtig hält, auch der Diskussion preisgeben auch. Das ja hier, darüber können wir auch mal reden. Nein, das ist für mich stimmig, wahr und richtig und darüber werde ich, darüber lasse ich mich nicht in Zweifeln bringen. Und für solche wird dann dieses Ergebnis sein, dass sie selber im Paradies sitzen und runterschauen dürfen. Und Allah weiß, wie er das macht. Heute können wir auch tausende Kilometer weit entfernt jemanden übers Internet live sehen, was er gerade macht. Deswegen für Allah ist das alles kein Erschwernis. Er wird im Paradies, was ganz woanders ist, jemanden sehen lassen, der im Höllenbrand steckt. Und die werden sogar beide miteinander sprechen können. Werden wir tatsächlich nicht mehr sterben, außer unseren ersten Tod, und gehören wir tatsächlich nicht zu den Bestraften? Das ist doch wahrlich der großartige Erfolg. Für ein solches sollen diejenigen, die handeln, ihre Werke tun. Ist dies als gastliche Aufnahme besser oder der Zakkumbaum? Den haben wir zu einer Versuchung für die Ungerechten gemacht. Auch Heimsuchung. Also eine Versuchung oder auch eine Heimsuchung für die Ungerechten gemacht. Da gibt es eine Überlieferung, dass als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Menschen von dem Zakkum-Baum, das ist der Baum im Höllenfeuer, der auch oder dessen Früchte den Höllenbewohnern als Nahrung dienen werden, bitter und dornige Früchte. Und als Abu Jahl das hörte, machte er sich lustig und sagte, in der Sprache von diesem und diesem Volk bedeutet Zakkum doch Brot. Und bringt mir doch dieses Brot und ich zeige euch allen, wie ich das jetzt schon essen kann. Also eine relativ kindische Art und Weise, sich lustig zu machen. Und so wurde dieser Baum also eine Heimsuchung für die Ungerechten im Jenseits und eine Versuchung für die Ungerechten im Diesseits. Er ist ein Baum, der im Grund des Höllenbrandes hervorkommt, dessen Fruchtscheide so ist, als wären es Köpfe von Satanen. Sie werden wahrlich davon essen und werden sich so davon die Bäuche füllen. Hierauf erhalten sie fürwahr eine Mischung von heißem Wasser. Hierauf kehren sie fürwahr zum Höllenbrand zurück. Sie haben ja ihre Väter im Irrtum vorgefunden, und so sind sie auf ihren Spuren eilig getrieben worden. Vor ihnen sind bereits die meisten der Früheren abgeirrt, und wir sandten ja zu ihnen Überbringer von Warnungen. So schau, wie das Ende der Gewarnten war. Außer Allahs auserlesener Diener. Was wir auch lernen von diesem, der im Paradies sich erinnert, dass ich hatte mal einen, der hat so und so gegen das Jenseits gesprochen und Kufr geäußert und war nicht gläubig. Wir lernen daraus auch, dass also für viele Menschen, wenn nicht sogar für die meisten, die Umstände nicht unbedingt glaubensfördernd sind und sie trotzdem standhaft bleiben und dass sie dann dementsprechend auch belohnt werden. Allah erzählt uns selber im Koran einige Beispiele von solchen Menschen. Wir haben Yusuf a.s., haben wir auch schon gemeinsam gelesen, der als Kind oder als gerade mal Jugendlicher schon seinen Vater und somit auch die religiöse Erziehung verlassen musste und seitdem nur von Unglauben und alles, was das mit sich bringt an Morallosigkeiten und Schamlosigkeiten, in solchen Umständen gelebt hat und das ihn trotzdem nicht hat wanken lassen, sondern er fest bestehen blieb auf dem, was er als Kind an Tauhid, an Moral, an Schamhaftigkeit, an Religiosität, an Frömmigkeit gelernt hatte. Genauso haben wir Musa a.s., der sogar als Säugling schon in Umstände geschickt wurde, die ein Symbol für Tyrannei, Unrecht und Unglauben sind, der Haushalt von Pharaon. Und dort ist er aufgewachsen. Und hier und da hat er, seine Mutter war ja seine Stillamme und er hat ja Kontakt dann auch mit ihr gepflegt, hat aber diese religiöse Erziehung dann auch von ihr also bekommen. Aber sie war auch eine Frau aus einem Sklavenvolk. Wir wissen jetzt nicht über sie, dass sie unbedingt eine große Gelehrte war. Und die Umstände waren bestimmt nicht glaubensfördernd. Und wir sehen trotzdem, was für große Beispiele diese Menschen gesetzt haben, dass die ganze Menschheit bis heute noch ihre Geschichten ihren Kindern erzählt. Die Umstände sind manchmal schwer, aber unsere Aufgabe ist, uns Allah zu ergeben und so standhaft zu sein, wie es uns nur möglich ist. Nun werden einige Prophetengeschichten in Kürze erwähnt, die alles eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie in den härtesten Umständen an Allah festgehalten haben und dass Allah dann auch ihre Gebete, ihre Not erleichtert, gemindert und sie aus ihrer Drangsal auch befreit hat. Allah hilft, Allah erhört. Das ist das, was wir von diesen Geschichten vor allem lernen werden. Und Nuh a.s. rief uns ja bereits zu, welch trefflicher Erhörer sind wir fürwahr. Was für eine schöne Ayah. Fala ni'mal mujibun, wie vorzüglich sind wir als Erhörer der Gebete. Was geschah nämlich? Und wir erretteten ihn und seine Angehörigen aus der großen Trübsal. Und wir machten seine Nachkommenschaft zu denjenigen, die Fortbestand haben. Ja, schaut mal, obwohl die Gläubigen zur Zeit von Nuh a.s. die wenigeren waren. Aber wessen Name, wessen Fortbestand blieb übrig? Der Gläubigen, nicht der Ungläubigen. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Nuh unter den Weltenbewohnern. Schaut mal, selbst bei den Ungläubigen ist der Name Noah etwas Bekanntes. Die Arche Noah ist etwas, was in jedermanns Munde ist. Jeder kennt das, jeder weiß das und jeder bewertet das positiv. Es hat mit Rettung zu tun, es hat mit Friede zu tun, es hat mit neuer Anfang zu tun. So erhält Allah den Namen derer, die sich für ihn aufopfern. Gewiss, so, also auf diese Art und Weise, vergelten wir den Gutestuenden. Das heißt, das war nicht nur für Nuh a.s. diese großartige Belohnung, sondern jeder, der zu den Gutestuenden gehört, Allah wird ihn auf diese Art und Weise belohnen und vergelten. Er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. Hierauf ließen wir die anderen ertrinken. Zu seiner Gemeinde gehörte fürwahr Ibrahim. Also so wie Nuh a.s., zu diesem Lager gehörte auch Ibrahim a.s., als er zu seinem Herrn mit heilem Herzen kam. Ein heiles Herz. Das haben wir schon mal, ich glaube, in Surah Ash-Shu'ara gelesen, diese Qalbin Salim. Qalb ist das Herz, Salim ist heil, gesund, ganz. Ein ganzes, heiles Herz. Wir wissen, dass jede Sünde einen schwarzen Punkt auf dem Herz hinterlässt. Wir wissen, dass die Sünden sich dann so auf diese Art und Weise ablegen, bis das ganze Herz schwarz werden kann. Wir wissen, dass Iman und das Licht des Wissens das Herz erleuchten kann. Wir wissen, dass Tauba das Herz reinigen kann. Bei Sahih Muslim gibt es eine Überlieferung, in der über die Fitna gesprochen wird, dass sie wie Stücke schwarzer Nacht herabfallen, dass sie also überall sind. Hier, wenn Regen herabfällt, dann wird die ganze Atmosphäre davon beeinflusst. Genauso gibt es Zeiten, vor der der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gewarnt hat, dass die Fitna, die Versuchungen, die Heimsuchungen überall sein werden. Es wird sehr schwer sein, sich davor zu schützen. Wie zum Beispiel, wie kann man sich vor schadhafter Nahrung schützen, wenn die Verschmutzung überall so weit fortgeschritten ist, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass in jedem Stück Fleisch, in jedem Ei, in allem, was man zu sich nimmt, Teile davon da sind. Das ist also etwas, wovon man sich sehr schwer schützen kann. Man tut natürlich trotzdem sein Bestes. Bei Sahih Muslim gibt es also diese Überlieferung, dass das Herz, welche die Fitna akzeptiert, also zulässt und ihr folgt, in dessen Herz entsteht ein schwarzer Punkt, oder diese macht dann in seinem Herz einen schwarzen Punkt. Wer sie nicht akzeptiert, der erhält in seinem Herz einen weißen Punkt, also Licht, einen kleinen weißen Punkt, bis die Herzen zweierlei sind. Eins weiß, wie so eine Art wie Marmor, also weiß glänzend, und das andere schwarz, so wie der Boden eines Gefäßes, und zwar eines Gefäßes, mit welchem man kocht. Ja, zum Beispiel die Unterseite von einer Pfanne, die ist ganz schwarz und geschwärzt und verkohlt. So ähnlich wird das beschrieben. Und das weiße Herz, solange Himmel und Erde andauern, ihn wird keine Fitna mehr treffen. Er erkennt das Gute als gut und er erkennt das Schlechte als schlecht. Das Herz, welches aber schlecht, also voll von schwarzen Punkten dann ist, das erkennt weder Gutes als gut, noch erkennt es Schlechtes als schlecht, außer was seine Begierde, seine Neigung ihm selber eingibt. Und am Tag der Auferstehung, wissen wir, wird dem Menschen nichts nützen, weder Besitz noch Kinder, außer wer zu Allah mit einem Qalbin Salim, mit einem heilen Herzen kommt. Deswegen müssen wir uns wirklich immer wieder analysieren, bin ich etwa ein Mensch, der Schwierigkeiten hat, Gutes zu akzeptieren? Lehne ich das Üble ab? Oder bin ich eher der andere Typ Herz, der andere Typ Mensch? Und für mich ist alles eigentlich relativ egal, ob jetzt gut oder schlecht. Hauptsache, es macht mir Spaß. Hauptsache, ich habe Lust dazu. Hauptsache, ich finde es einen guten Zeitvertreib, dann mache ich das. Wenn es gut ist, in Ordnung. Wenn es schlecht ist, auch in Ordnung. Ja, und dann ist man wirklich im Verlust. Man läuft große Gefahr, dass man ein totes Herz am Ende hat. Und solche finden keine Rechtleitung. Oder finden nur schwer Rechtleitung. Ibrahim a.s. also hatte ein heiles Herz, als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte, wem dient ihr da? Wollt ihr außer Allah falsche Götter haben? Welche Meinung habt ihr denn vom Herrn der Weltenbewohner? Da warf er einen Blick zu den Sternen und sagte, gewiss, ich bin krank. Da kehrten sie ihm den Rücken. Nun schlich er sich zu ihren Göttern und sagte, wollt ihr nicht essen? Was ist mit euch, dass ihr nicht redet? Und er wandte sich gegen sie und schlug auf sie mit der Rechten ein. Da kamen sie, also die Menschen vom Volk, auf ihn zugeeilt. Er sagte, wie könnt ihr denn dem dienen, was ihr selbst aushaut, wo doch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. Sie sagten, errichtet für ihn einen Bau und werft ihn in den Feuersbrand. Sie wollten mit einer List gegen ihn vorgehen, doch da machten wir sie zu den Unterlegenen. Ja, und das haben wir schon gelesen, wie Allah zu dem Feuer sagte, sei kühl und friedlich für Ibrahim. Er sagte, gewiss, ich gehe zu meinem Herrn, er wird mich recht leiten. Mein Herr, schenke mir einen von den Rechtschaffenen. Ja, also das ganze Volk hat ihn ausgestoßen. Er musste das Volk verlassen. Mit ihm war nur sein Neffe Lut, a.s. Und man sagt, seine Frau Sarah war noch mit ihm. Und was sagt er also? Alle haben mich verlassen, aber Allah, er wird mich recht leiten. Und ich kann ja Allah um etwas anderes bitten. Ja, diese Zuversicht. O mein Herr, schenke mir einen von den Rechtschaffenen. Da verkündeten wir ihm einen nachsichtigen Jungen. Als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, also ein langsam kräftigeres Alter, wo er mit dem Vater auch mithelfen und mithalten konnte, sagte er, O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Schaut mal, was für ein Vater und was für ein Sohn. Und wessen Erziehung ist dieser Sohn aufgewachsen? Das ist ja der Sohn, den er Ibrahim a.s. In den Überlieferungen gibt es ein paar unterschiedliche Meinungen, aber die stärkere ist diese, dass dies Ismail a.s. ist, Allahu alam, der ja in der Erziehung seiner Mutter aufgewachsen war. Also was für eine Mutter auch. Hajar, wir wissen die Geschichte von Samsam, wie sie in der Wüste allein zurückgelassen wurde mit einem kleinen Kind, mit einem kleinen Baby. Was für ein Benehmen,